Good morning, guys. Guten Morgen, Leute. Ah, we have to keep our promise, Daniel. Ah, Daniel, wir müssen unser Versprechen halten. So, what did the dream mean? Was also bedeutete der Traum? Well, God actually didn't tell me in the beginning. Gott hat es mir zu Beginn nicht gesagt. So I tried to hear it, but I didn't hear nothing. Ich versuchte es zu hören, aber ich hörte nichts. So I continued my life. Also setzte ich mein Leben fort. Traveling all over the world, preaching the good news of Jesus. In der ganzen Welt unterwegs sein und die gute Nachricht von Jesus verkünden. Within the next few weeks. In den nächsten Wochen. Without anybody knowing what happened to me with these shoes and the dream, because I didn't tell anybody. Ohne dass jemand etwas über den Traum wusste und was mir mit den Schuhen passiert ist, denn ich hatte es niemandem erzählt. In different nations of the world, even in different continents of the world. Kamen in verschiedenen Ländern der Welt, sogar auf verschiedenen Kontinenten der Welt. People came up to me. Menschen auf mich zu. 7 times I was given a pair of shoes. 7-mal bekam ich ein paar Schuhe. And everybody said God told us to do this. Und jeder sagte, Gott sagte uns dies zu tun. So I said, Lord. So sagte ich, Herr. I know this is you. Ich weiß, dass du das bist. You don't have to be a, you know, a prophet. Neither a Christian to know that this is not just chances. Du musst weder ein Prophet noch ein Christ sein, um zu wissen, dass dies nicht nur Zufälle sind. You know, 7 different occasions. People say God told me to buy your shoes in different nations and continents. An 7 verschiedenen Anlässen sagten die Leute, Gott sagte uns, dass wir neue Schuhe kaufen sollen. In verschiedenen Ländern und in verschiedenen Kontinenten. After the 7th pair of shoes, God spoke to me. Nach dem 7. Paar Schuhe sprach Gott zu mir. Reinhard, do you know what the number 7 means in the spiritual, in the prophetic? Reinhard, weißt du, was die Zahl 7 im geistlichen prophetischen bedeutet? Yes, it means the number of perfection, the number of completion. Ja, es ist die Zahl der Perfektion, der Vollendung. That means whatever you want to say to me about these shoes, it's really important, it's really you. Das bedeutet, dass das, was du mir durch die Schuhe sagen willst, wirklich wichtig ist. Du bist es wirklich. And he said to me, und er sagte zu mir, do you remember before you had the dream in Florida? Erinnerst du dich, bevor du den Traum in Florida hattest? You laid down and you asked me if you could slow down and travel less. Du hast dich hingelegt und mich gefragt, ob du entschleunigen und weniger reisen könntest. And he said, and my answer is no. Und er sagte, meine Antwort ist nein. The answer is not what you would like to slow down is not what I want for you. Einen Gang zurückzuschalten ist nicht das, was ich für dich vorgesehen habe. What I want for you is to speed up. Was ich möchte, ist, dass du schneller wirst. I'm giving you new shoes, 7 perfect new pair of shoes so you can run faster. Ich gebe dir neue Schuhe, 7 perfekte neue Paar Schuhe, damit du schneller laufen kannst. And this is what he said to me, which I marked me deeply. Und das ist, was er zu mir sagte, was mich zutiefst getroffen hat. It is not time to walk with me, it is time to run your race. Es ist nicht Zeit, mit mir zu gehen, es ist Zeit, deinen Wettlauf zu laufen. You know, and I remember I just broke down before the Lord. Ich erinnere mich, dass ich einfach vor dem Herrn zusammengebrochen bin. And then I remember the suitcase dream. Dann erinnerte ich mich an den Koffertraum. And I remember Hebrews chapter 12. Und ich erinnerte mich an Hebräer 12. So look, let's read what Hebrews chapter 12 verse 1 says. Lass uns lesen, was Hebräer 12 Vers 1 sagt. Because that scripture is actually connected to the dream. Denn diese Schriftstelle ist tatsächlich mit dem Traum verbunden. So here is what hier ist, was Paulus, von dem ich glaube, dass er den Hebräerbrief geschrieben hat, sagt. He says, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Look how the Passion Translation puts this. Schau, wie es die Passion-Übersetzung sagt. You guys know that I've come to love the Passion. Ihr wisst, dass ich die Passion-Übersetzung liebe. Look, As for us, we all have these great witnesses who encircle us like clouds. Schau, für uns haben wir all diese großen Zeugen, die uns wie Wolken umgeben. So we must let go of every wound that has pierced us. Wir müssen also jede Wunde loslassen, die uns durchbohrt hat. And the sin we so easily fall into. Und die Sünde, in die wir so leicht fallen. Look what he says after that. Schau, was er danach sagt. Then. Dann. That means you have to do first what it says here. In. Dann. Das bedeutet, dass du zuerst tun musst, was hier steht. Then we will be able to run life's marathon race with passion and determination, for the path has been already marked out before us. Dann werden wir in der Lage sein, den Marathonlauf des Lebens mit Leidenschaft und Entschlossenheit zu laufen, denn der Weg ist bereits vor uns vorgezeichnet. So, look. Schau. Suddenly the picture became very clear to me. Plötzlich wurde das Bild für mich sehr klar. I'm walking with Jesus. Ich gehe mit Jesus. Serving Jesus. Ich diene Jesus. Traveling and preaching the good news of the finished work of the cross. Yeah. Ich reise, ich predige die gute Nachricht über das vollbrachte Werk am Kreuz. I'm getting tired physically. Ich werde physisch müde. And I say, Lord, I want to slow down. Und sage dem Herrn, dass ich einen Gang zurückschalten will. And the Lord says, nope, it's time to speed up. Und der Herr sagt, nein, es ist an der Zeit, das Tempo zu erhöhen. But listen to me. Hör mir zu. Maybe you can think, well, that's a mean God. You are tired and want to rest, and he tells you to slow up, to speed up. Vielleicht kannst du denken, das ist ein gemeiner Gott. Du willst dich ausruhen, und er sagt dir, dass du das Tempo erhöhen sollst. No, no, no, no. Nein, nein, nein, nein, nein. He gave me 7 pairs of new shoes. Er gab mir 7 Paar neue Schuhe. So that means he gave me everything perfectly that I needed to run the race and to complete it well. Das bedeutet, dass er mir alles perfekt gab, damit ich den Lauf laufen und vollenden kann. My friend. Mein Freund. There is a race that is set before you and that is set before me. Es gibt einen Wettlauf, der vor dir liegt und der vor mir liegt. Do not be the person who finishes the life before he finished the race. Sei nicht die Person, die das Leben beendet, bevor das Rennen fertig ist. Don't do that. Mach das nicht. And I'm going to give you incredible keys. Ich gebe dir unglaubliche Schlüssel. How you can actually complete your race here on earth that Jesus set before you. Wie du tatsächlich deinen Wettlauf hier auf der Erde vollenden kannst, den Jesus für dich vorbereitet hat. With the 7 perfect new shoes that he put in your feet, you will run it and you will win it. Mit deinen 7 neuen perfekten Schuhen an deinen Füßen wirst du den Wettlauf laufen und gewinnen. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.